Selbst der politische Gegner ist zufrieden. Barack Obama habe zum Thema Iran endlich die notwendige Tonlage gefunden, heißt es von republikanischer Seite. Hier Senator Lindsey Graham gegenüber PBS. Jetzt hat er das getan, was ich mir früher erhofft hatte, denn er ist nun mal der Anführer der freien Welt, so Graham über die bisher deutlichste Stellungnahme des Präsidenten zu den Ereignissen im Iran. Die USA und die internationale Gemeinschaft sind erschüttert und entsetzt angesichts der Drohungen, Misshandlungen und Gefangennahmen der letzten Tage, so Barack Obama und weiter. Ich verurteile diese Handlungen auf das Schärfste und trauere mit allen Amerikanern um jedes unschuldige Opfer. Seit Tagen beklagen viele Republikaner, der Präsident sei zu passiv, zu distanziert gewesen. Obama verteidigte seine Stellungnahmen der vergangenen Woche, von der Kritik am Wahlhergang bis zur Verurteilung von Gewalt. Aber ich bin der amerikanische Präsident. Ich muss unsere nationalen Sicherheitsinteressen im Auge haben und sicherstellen, dass wir nicht als Werkzeug von anderen Ländern missbraucht werden. To be exploited by other countries. Der ehemalige demokratische Präsidentschaftskandidat John Kerry, jetzt Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss des Senats, gibt Obama recht. The president has played it absolutely correctly. He's been clear. Der Präsident hat es richtig gemacht. Er hat es den Iranern ermöglicht, diesen Moment als einen iranischen zu definieren. Darin liegt viel Macht. Senator Graham widerspricht, alle Vorsicht der Welt helfe nicht gegen die Gefahr einer Instrumentalisierung durch Teheran. Das geschieht sowieso. Ronald Reagans Unterstützung für die polnischen Arbeiter hat gewirkt. Der Papst hat die Menschen hinter dem eisernen Vorhang ermutigt. Graham fordert eine von den USA initiierte Verurteilung des Iran im UN-Sicherheitsrat, dazu härtere Sanktionen. Präsident Obama hingegen unterstrich das Angebot der internationalen Gemeinschaft an den Iran. Es gebe einen Weg für Teheran, unter Wahrung der eigenen Souveränität, der eigenen Kultur und Traditionen, auf die Staatengemeinschaft zuzugehen. Er hoffe, dass das Regime dies erkenne. Noch ist es nicht zu spät, so Barack Obama wörtlich. Konsequenzen wolle er jetzt noch nicht ziehen. Warum nicht, wollte der Journalist Chuck Todd mehrfach wissen. Ich habe die Frage beantwortet, so Obama. Wir wissen einfach noch nicht, wie sich die Dinge entwickeln.